We need to learn again what it means to believe the way the Bible says. Wir müssen wieder lernen, was es bedeutet, so zu glauben, wie es die Bibel sagt. I told them last week in Switzerland this. Letzte Woche sagte ich in der Schweiz Folgendes. If I would say to you, wenn ich dich frage, what's the weather gonna be like tomorrow? Wie wird das Wetter morgen? You look at your app and you said, it's going to be beautiful. Du schaust auf deine App und sagst, es wird wunderschön. Now, if I would say, wenn ich dich aber frage, do you really believe that? Glaubst du das wirklich? You would say, yeah, I believe tomorrow it's going to be good weather. Sagst du, ja, ich glaube, morgen wird das Wetter schön werden. Now, if I would say to you, wenn ich aber zu dir sagen würde, okay, okay, should there not be good weather tomorrow? Sollte morgen das Wetter nicht schön sein? Are you willing to give me your house, your car, your family as slaves and everything else? Bist du bereit, mir dein Haus, dein Auto, deine Familie als Sklaven zu geben und alles andere dazu? You would say, you're crazy, Reinhard. Du würdest sagen, du bist verrückt, Reinhard. You see, if you really would believe the way the Bible says, you would say, sure. Wenn du wirklich glauben würdest, was die Bibel sagt, würdest du sagen, sicher. Of course. Natürlich. You would say, I believe tomorrow it's nice. If it's not nice, you can have everything I have. Du würdest sagen, ich glaube, dass es morgen schön sein wird. Wenn es nicht schön ist, bekommst du alles, was ich habe. That's what the Bible calls true faith. Das nennt die Bibel wahren Glauben. See, when we say, I believe, we actually say, I think it will happen. Wenn wir sagen, ich glaube, sagen wir eigentlich, ich denke, es wird geschehen. That faith is not going to get you a miracle. Solcher Glaube wird dir kein Wunder bescheren. That faith is not going to give you access to the full grace that you have. Dieser Glaube wird dir keinen Zugang zu der vollen Gnade verschaffen, die du hast. That's not biblical faith. Das ist nicht biblischer Glaube. Faith is the absolute assurance of something you don't see. Glaube ist die absolute Gewissheit von etwas, das du nicht siehst. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. It is the assurance of something you don't see. Es ist die Gewissheit von etwas, das du nicht siehst. We always want to see a little something to have a proof that we believe. Wir wollen immer wenigstens etwas sehen, um einen Beweis dafür zu haben, dass wir glauben. This is not biblical faith. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblical faith works like this. Biblischer Glaube funktioniert so. God says you are blessed. Gott sagt, du bist gesegnet. That means, das bedeutet, in the original Greek, im griechischen Original, you have been declared prosperous by God. Du bist von Gott für wohlhabend erklärt worden. It's written in the past tense. Es steht geschrieben in der Vergangenheitsform. Biblical faith works like this. Biblischer Glaube funktioniert wie folgt. I am blessed. Ich bin gesegnet. With every single blessing that exists in the heavenly place. Mit jedem Segen, der in der himmlischen Welt existiert. The moment somebody says to me, God bless you, I will say, no. Sobald mir jemand sagt, Gott segne dich, sage ich, nein. While I signed your books, several of you said to me, God bless you. I said, no, I'm already Sam, blessed. Während ich eure Bücher signierte, sagten mehrere von euch zu mir, Gott segne dich. Ich sagte, nein, ich bin schon gesegnet. I will never accept from anybody who says to me, God bless you. I don't accept it. Ich akzeptiere niemals, dass jemand zu mir sagt, Gott segne dich. Ich nehme das nicht an. I refuse to. Ich weigere mich. You know why I refuse to? Weißt du, warum ich mich weigere? Because the moment I say, thank you, that's very kind of you, I'm actually saying, I don't believe the truth. Denn in dem Moment, wenn ich sage, danke, das ist sehr nett von dir, sage ich eigentlich, ich glaube die Wahrheit nicht. If I am blessed, I don't need to see anything anymore. Wenn ich gesegnet bin, muss ich nichts mehr sehen. That's what we've never learned. Genau das haben wir nie gelernt. We say, I believe, and then we look what we see. Wir sagen, ich glaube, und dann schauen wir, was wir sehen. Okay, I believe I'm healed. Ich glaube, ich bin geheilt. Let me see. Ah, no, it's still there. Lass mich sehen. Oh, es ist immer noch da. I believe I'm blessed. Ich glaube, ich bin gesegnet. Oh, let me look at my bank account. The money hasn't come yet. Lass mich auf mein Konto sehen. Das Geld ist noch nicht da. I believe I am strong in Jesus. Ich glaube, ich bin stark in Jesus. Let me see. Ah, it's not working yet. Lass mich sehen. Ah, es funktioniert noch nicht. Listen, people. Hört zu, Leute. If you believe like that, wenn du so glaubst, everything that Jesus paid for will remain distant for you. Wird alles, wofür Jesus bezahlt hat, für dich in weiter Ferne bleiben. You only need one evidence to believe. Du brauchst nur einen Beweis, um zu glauben. That Jesus already did it. Dass Jesus es bereits getan hat. The only evidence you need. Das ist der einzige Beweis, den du brauchst. Die Bibel sagt, Jesus hat es getan. Mehr Beweise brauchst du nicht. Wenn die Bibel sagt, du bist gesegnet, brauchst du keine weiteren Beweise mehr. There was a guy called Abraham. Es war einmal ein Mann namens Abraham. Listen. Hör zu. Most Christians want the blessing of Abraham with the faith of Abraham. Die meisten Christen wollen den Segen Abrahams mit dem Glauben von Abraham. But only Abraham's faith doesn't give you Abraham's blessing. Aber allein der Glaube von Abraham gibt dir nicht den Segen Abrahams. Abraham's faith at the best can give you an Ishmael. Abrahams Glaube kann dir bestenfalls einen Ismael geben. Ishmael is always messy. Ismael ist immer ein Chaos. With Abraham's faith, mit Abrahams Glauben, you can sleep with Sarah 5 times a day. It's still not going to give you an Isaac. Kannst du 5-mal am Tag mit Sarah schlafen, du bekommst trotzdem keinen Isaac. Because it's a work of the flesh. Denn es ist ein Werk des Fleisches. Isaac doesn't come because of work. Isaac comes because of faith. Isaac kommt nicht aufgrund von Werken oder Leistung, sondern aufgrund von Glauben. Do you know the difference between Sarah getting pregnant and for 10 years not getting pregnant? Kennst du den Unterschied zwischen Sarah, die schwanger wurde, und Sarah, die 10 Jahre lang nicht schwanger wurde? He suddenly believed. Er glaubte plötzlich. I can guarantee you that Abraham slept with Sarah plenty of times over those 10 years that they never had the miracle. Ich kann dir garantieren, dass Abraham in diesen 10 Jahren viele Male mit Sarah geschlafen hat, ohne dass sie das Wunder erlebten. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because I'm married and I've never gone for 10 years without sex. Weil ich verheiratet bin und noch nie 10 Jahre lang keinen Sex hatte. You don't do that in marriage. So was macht man in der Ehe nicht. At least you're not supposed to. Zumindest sollte man das nicht. It's very quiet now. Jetzt ist es sehr ruhig. So for sure, Abraham had sexual relationship with his wife. Abraham hatte also ganz sicher eine sexuelle Beziehung zu seiner Frau. It never worked. Es hat nie funktioniert. Never was a child born. Es wurde nie ein Kind geboren. Here in Romans chapter 4, hier in Römer Kapitel 4, it's not talking about Abraham from Genesis chapter 12 on. Ist nicht von Abraham aus 1. Mose Kapitel 12 gesagt. This is the story of Abraham. Dies ist die Geschichte von Abraham. Abraham showed us how we need to believe right to have everything that belongs to us. Abraham hat uns gezeigt, wie wir richtig glauben müssen, um alles zu haben, was uns gehört. So many of us live by Abraham's faith and then we keep complaining why the miracle doesn't happen. So viele von uns leben nach Abrahams Glauben und beschweren sich dann ständig, warum das Wunder nicht geschieht. You can wait for 10 years like Abraham, you can wait for 50 years, you will not have your miracle with Abraham's faith. Du kannst 10 Jahre warten wie Abraham, du kannst 50 Jahre warten, mit Abrahams Glauben bekommst du dein Wunder nicht. So I'm going to show you some simple keys. Ich zeige dir ein paar einfache Schlüssel. I have started to teach all of our employees from Brazilian Kids Care how to live by faith. Ich habe damit begonnen, alle unsere Mitarbeiter von Brazilian Kids Care zu lehren, wie man aus Glauben lebt. I have already recorded 23 videos. Ich habe bereits 23 Videos aufgenommen in the last few weeks. In den letzten Wochen. And you know, I haven't even scratched the surface. Und ich habe noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt. But I will teach the people how to really live by faith that works. Aber ich werde die Menschen lehren, wie man wirklich aus dem Glauben lebt, der funktioniert. Remember. Erinnere dich. Doing the right thing is not going to give you the right result. Das Richtige zu tun führt noch lange nicht zum richtigen Ergebnis. Believing the right thing is giving you the right result. Das Richtige zu glauben gibt dir das richtige Ergebnis. For Abraham to have a child, he needed to have a sexual relationship with his wife. Damit Abraham ein Kind haben konnte, musste er eine sexuelle Beziehung zu seiner Frau haben. Doing the right thing never gave Isaac to Abraham. Das Richtige zu tun hat Abraham nie einen Isaac gegeben. 10 years he was doing the right thing, but it didn't work. 10 Jahre lang tat er das Richtige, aber es hat nicht funktioniert. So you have to take your focus off doing the right thing and change it to believing the right thing. Du musst den Fokus davon wegnehmen, das Richtige zu tun und ihn auf das Richtige zu glauben verändern. think. Überleg mal. How many of you have tried to become good Christians? Well, how did that work for you? Wie viele von euch haben versucht, gute Christen zu werden? Wie hat das bei euch funktioniert? How many of you have tried to overcome sin? Well, how does that work for you? Wie viele von euch haben versucht, die Sünde zu überwinden? Wie hat das bei euch funktioniert? How? Wie? I tell you what, I remember the day. Ich erzähle dir etwas. Ich erinnere mich an den Tag. In my desperation, I cried out to God. An dem ich in meiner Verzweiflung zu Gott schrie. God, give me victory over this habit. Gott, gib mir Sieg über diese Gewohnheit. And God immediately said, no. Gott sagte sofort, nein. I was very upset with God. Ich war sehr verärgert auf Gott. I thought, God, here is a young man. Ich dachte, Gott, hier ist ein junger Mann, that is doing the best to love you, der sein Bestes tut, um dich zu lieben. That is desperate, der verzweifelt ist, that is crying out to you to get victory over a certain habit, and you have the guts to tell me no. Der dich anfleht, eine bestimmte Gewohnheit zu überwinden, und du hast den Nerv, mir Nein zu sagen? How can you hold me accountable for something that you don't give me the victory over? Wie kannst du mich für etwas verantwortlich machen, wenn du mir darüber nicht den Sieg gibst? And God said, und Gott sagte, I cannot give you what I have already given you. Ich kann dir nicht geben, was ich dir bereits gegeben habe. If you have never learned to walk in your victory over this habit, you cannot blame me. Wenn du nie gelernt hast, im Sieg über diese Gewohnheit zu leben, kannst du mich dafür nicht beschuldigen. And this is one of the greatest mistakes. Und dies ist einer der größten Fehler. We keep looking to God in hope that he will do something to fix our present situation. Wir schauen immer wieder zu Gott in der Hoffnung, dass er etwas tut, um unsere gegenwärtige Situation zu lösen und in Ordnung zu bringen. Like this you will struggle the rest of your Christian life. Auf diese Weise wirst du den Rest deines christlichen Lebens kämpfen. It will always be like a carrot dangling in front of the donkey's nose. Es wird immer so sein wie eine Karotte, die vor der Nase eines Esels hängt. Reading the Bible more, praying more. I'm gonna get it. But you never will. Mehr Bibel lesen, mehr schaffen. Ich schaffe das. Das wirst du aber nie schaffen. Like a dog chasing its own tail that he will never catch because the tail is already there. Wie ein Hund, der seinem eigenen Schwanz hinterherjagt, den er nie fängt, weil der Schwanz schon da ist. But religion has taught us to live like this. Doch Religion hat uns gelehrt, so zu leben. It has taught us to chase something that is already ours. Sie hat uns gelehrt, etwas nachzujagen, das uns bereits gehört. It has taught us to look into the future for something that has been given to us in the past. Sie hat uns gelehrt, nach etwas in der Zukunft zu schauen, das uns in der Vergangenheit bereits gegeben wurde. The only past you're supposed to pay attention to, die einzige Vergangenheit, der du Aufmerksamkeit schenken solltest, is the past of the cross, ist die Vergangenheit des Kreuzes. That's the only past you're supposed to pay attention to. Das ist die einzige Vergangenheit, der du Beachtung schenken solltest. It is finished. Es ist vollbracht. It has been settled. Es wurde erledigt. It has been given to me. Es wurde mir gegeben. My sinful nature has been killed. Meine sündige Natur ist getötet worden. My friends. Meine Freunde. How many Christians have I met? So viele Christen habe ich getroffen. They had everything and they lived like beggars. Sie haben alles und leben wie Bettler. And I'm not talking about material things. Und ich rede nicht von materiellen Dingen. Listen, material things. How do I express it best? Materielle Dinge, wie drücke ich das am besten wohl aus? I don't even like to think about it. Ich mag nicht mal darüber nachdenken. I'm really honest with you. I don't like to think about money. I don't think to think about. I'm going to build a house now. I don't even want to think about it. Ich bin ganz ehrlich. Ich denke nicht gerne über Geld nach. Ich mag nicht darüber nachdenken. Ich werde jetzt ein Haus bauen. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Just let them build the house and when it's ready, tell me and I'll move in. Lass sie einfach das Haus bauen. Wenn es fertig ist, sollen sie es mir sagen. Dann ziehe ich da ein. Last time I needed to replace my car. Letztens musste ich mein Auto ersetzen. I said, I don't want to spend days thinking about a car. Ich sagte, ich will nicht tagelang über ein Auto nachdenken. My life is too precious to waste thinking about material things. Mein Leben ist zu kostbar, um es damit zu verschwenden, über materielle Dinge nachzudenken. So I left my house 3 hours later, I came back with the car. Also verließ ich mein Haus und 3 Stunden später kam ich mit einem Auto zurück. When we went to our school of the prophetic and supernatural, als wir zu unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen fuhren, A couple of years ago, somebody hit Daniel's car. Vor ein paar Jahren war das, jemand hat Daniels Auto angefahren. And it was their fault. Und es war ihre Schuld. But Brazil is not Europe. Aber Brasilien ist nicht Europa. Even it's their fault, that's your problem. Selbst wenn es ihre Schuld ist, ist es dein Problem. If you don't have insurance, well, that's tough bad luck for you. Wenn du keine Versicherung hast, dann ist das dein eigenes Pech. Daniel didn't have insurance, the others didn't have insurance. Well, you're screwed. Daniel hatte keine Versicherung, die anderen auch nicht. Du bist aufgeschmissen. Trust me, Brazil is not Europe. Glaub mir, Brasilien ist nicht Europa. So he needed a car to do his job, to work. Also braucht er ein Auto, um seinen Job zu machen, zu arbeiten. We left the house. Wir verließen das Haus. My heart was like, Jesus, thank you for that car. Mein Herz war einfach so, Jesus, danke für dieses Auto. Thank you. The car is already there. It's waiting for us. We haven't the time to say hi, here we are. But it's, everything is already ready. Danke. Das Auto ist schon da und wartet auf uns. Wir haben keine Zeit zu sagen, hallo, hier sind wir. Es ist alles bereit. I don't think it was more than 3 hours, was it? Ich denke nicht, dass es mehr als 3 Stunden waren, oder? But in Sao Paulo you wouldn't need an hour to get anywhere. Aber in Sao Paulo brauchst du eine Stunde, um überhaupt irgendwo hinzukommen. 3 hours later he had the just perfect car. 3 Stunden später hatte er genau das perfekte Auto. All paid for, waiting there for him. Alles bezahlt und wartete auf ihn. Very soon I have to move to Teresina. Schon bald muss ich nach Teresina ziehen. In the beginning we are going to move into some rented place. Zuerst ziehen wir in ein Mietobjekt. So somebody said to me recently, have you already found a place? Do you know where you're going to live? Jemand fragte mich kürzlich, hast du schon ein Objekt gefunden? Weißt du, wo ihr wohnen werdet? I said, the place that we're going to live in is already looking for me. Ich sagte, der Ort, an dem wir leben werden, hält schon Ausschau nach mir. I've been so busy the last few months, I didn't have time to say, hey, I'm here. Ich war in den letzten Monaten so beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte, mich zu melden. Hey, ich bin hier. So when I have some time, wenn ich also etwas Zeit habe, I think in a couple of months we have time. Ich denke, in ein paar Monaten haben wir Zeit. Oder I'll say, hey, I'm here. Werde ich sagen, hey, ich bin hier. And the house or the apartment will say, oh, finally, I've been looking for you. Das Haus oder die Wohnung wird dann sagen, oh, endlich, ich habe schon lange auf dich gewartet. Move in. Und wir werden dann einziehen. You don't think that works, do you? But it works. Du glaubst nicht, dass das funktioniert, aber es funktioniert. You have to learn to live like this. Du musst lernen, so zu leben. You cannot continually look to God and to the future to sort out your present problem. Du kannst nicht permanent zu Gott und in die Zukunft blicken, um ein gegenwärtiges Problem zu lösen. You have to look to Jesus and his finished work and to the past to walk in your present. Du musst auf Jesus und sein vollbrachtes Werk schauen und auf die Vergangenheit, um in deiner Gegenwart zu leben. But the past is the finished work of the cross alone. Aber die Vergangenheit ist nur das vollbrachte Werk am Kreuz. So look what the Bible teaches us. Schau, was die Bibel uns lehrt. Abraham, the father of us all, Abraham, der unser aller Vater ist, he shows us how which kind of faith works. Zeigt uns, wie welche Art von Glaube funktioniert. As it is written, I have made you a father of many nations. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. In the presence of him who believed, in der Gegenwart dessen, der glaubte, believed God, who gives life to the dead, der Gott glaubte, der die Toten lebendig macht, and calls those things which do not exist as though they did. Und die Dinge ruft, die nicht existieren, als wären sie da. Contrary to hope, in hope believed, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. That he became the father of many nations according to what was spoken. Dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß dem, was gesagt worden war. So shall your descendants be. So soll dein Same sein. Now, if you really read this, just like read through carefully, you will find out it sounds actually weird. Wenn du dir das hier aufmerksam durchliest, wirst du feststellen, dass es wirklich merkwürdig klingt. It almost sounds like God is confused. Es klingt fast so, als ob Gott verwirrt wäre. It literally sounds like God is here contradicting himself. Es klingt wirklich so, als ob Gott sich selbst hier widerspricht. And that's what people feel when they learn to walk by faith. Und so fühlen sich die Menschen, wenn sie lernen, im Glauben zu wandeln. In the beginning, I thought this is really weird. Am Anfang dachte ich, ehrlich gesagt, das ist wirklich schräg. I say something is, ich sage etwas, das ist, but nobody can see it, aber niemand kann es sehen, and it's going to come into being, und es wird geschehen, But it already is. Aber es existiert schon. So is it or is it not? Ist es nun da oder nicht? So look, the first thing that he says, das erste, was er sagt, God said, I have made you the father of many nations. Gott sagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Now, this is written in the Greek clearly in the past tense and in the active voice. Das steht im Griechischen eindeutig in der Vergangenheitsform und im Aktiv. So look at this. Also schau dir das an. God did not say, Abraham, I will make you the father of many nations. Gott sagte nicht, Abraham, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. God says, I have already done it. Gott sagte, ich habe es bereits getan. Abraham could not believe that God will do it. He had to believe that it is done. Abraham sollte nicht glauben, dass Gott es tun wird. Er musste glauben, dass es bereits geschehen ist. If you look at the Greek, it's clearly written in the past tense. Wenn du das Griechische anschaust, steht es eindeutig in der Vergangenheitsform. How can God say, Abraham, I have already made you a father of many nations when he didn't even have the son? Wie kann Gott sagen, Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, wenn er nicht einmal einen Sohn hatte? How? Wie? Because the unseen reality is greater than the seen reality. Weil die unsichtbare Realität größer ist als die sichtbare Realität. As long as you make the seen reality your real reality, you will never experience the unseen reality. Solange du die sichtbare Realität zu deiner wahren Realität machst, wirst du die unsichtbare Realität nie erleben. And that's something you have to learn. Und das musst du lernen. You have to learn to be more home in the unseen than in the seen. Du musst lernen, im Unsichtbaren mehr zu Hause zu sein als im Sichtbaren. But think how we've been taught. Doch wie wurden wir gelehrt? We've been taught to live rationally. Man hat uns gelehrt, rational zu leben. We've been taught to believe what we feel, what we see, what we hear. Man hat uns gelehrt zu glauben, was wir fühlen, was wir sehen und was wir hören. We base our faith on everything the natural senses tell us. Wir gründen unseren Glauben auf alles, was uns die natürlichen Sinne sagen. We rationalize what God said. Wir rationalisieren, was Gott sagt. The Bible says it was written, I have made you the father of many nations, and there's no more discussion. Die Bibel sagt, es steht geschrieben, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Da ist keine Diskussion mehr. You are not going to experience a miracle unless it is a reality for you now in your heart. Du wirst kein Wunder erleben, wenn es nicht schon jetzt in deinem Herzen Realität ist. It has to become such a reality in your heart that you never question it again. Es muss zu einer solchen Realität in deinem Herzen werden, dass du es nie wieder in Frage stellst. That's the true biblical faith. Das ist wahrer biblischer Glaube. If God said it, it's the end of all discussion. Wenn Gott es gesagt hat, ist jede Diskussion beendet. If God said, he has made me, then it's already done. Wenn Gott sagte, dass er mich dazu gemacht hat, ist es bereits geschehen. Listen, the moment God says, I have done it, stop looking to him to do something. In dem Moment, in dem Gott sagt, ich habe es getan, hör auf darauf zu warten, dass er etwas tun soll. That's the mistake we've made in the walk of faith. Das ist der Fehler, den wir auf dem Weg des Glaubens gemacht haben. Abraham, I have made you the father of many nations. Refuse to believe anything else. Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Weigere dich, etwas anderes zu glauben. So what do we do? Was tun wir? God says, I have healed you. Gott sagt, ich habe dich geheilt. We say, oh, that's wonderful. Jesus paid for my healing. Wir sagen, oh, das ist wunderbar. Jesus hat für meine Heilung bezahlt. That's incredible. He paid for my healing. Das ist fantastisch. Er hat für meine Heilung bezahlt. So thankful for the work of the cross. Ich bin so dankbar für das Werk am Kreuz. I'm going to go to the conference and I'm going to ask Reinhard to pray for me so that I can get healed. Ich gehe zur Konferenz und bitte Reinhard für mich zu beten, damit ich geheilt werde. What kind of faith is that? Was für eine Art von Glaube ist das? Your faith in a man instead of what the Bible clearly said has already happened. Du setzt dein Vertrauen in einen Menschen anstatt in das, was die Bibel eindeutig sagt, dass es bereits geschehen ist? You're trying to get Abraham's blessing with Abraham's faith. Du versuchst, Abrahams Segen mit Abrahams Glauben zu bekommen. I'm going to go to the conference and Reinhard will pray for me and he will prophesy prosperity over my life. Ich gehe zur Konferenz, wenn Reinhard für mich betet, prophezeit er Wohlstand über meinem Leben. What kind of faith is that? Was ist das für ein Glaube? I can tell you what kind of faith. Ich sage dir, welcher Glaube das ist. It's Abraham's faith. Es ist Abrahams Glaube. Abraham's faith said, Abrahams Glaube sagte, I've been given everything, mir ist alles gegeben worden, everything, alles, that I need for an abundant life, so thank you, I need nothing else. Thank you, Jesus, it's done. Was ich für ein Leben in Fülle brauche. Danke, ich brauche nichts mehr. Danke, Jesus, es ist vollbracht. And then he doesn't need to look at anything else anymore. Und dann braucht er auf nichts anderes mehr zu schauen. No more questions. Keine Fragen mehr. End of debate. Ende der Debatte. It's a settled deal. Die Sache ist erledigt. So look, the Bible says Abraham believed the one who said, I have made you the father of many nations. Die Bibel sagt, Abraham glaubte dem, der sprach, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. The word believed is also written in the active voice. Das Wort glaubte steht auch im Aktiv. You see, believing is not something that happens to you, it's something that you choose to do. Glauben ist nicht etwas, das dir passiert. Es ist etwas, das du dich entscheidest zu tun. Have you ever believed a lie? Hast du jemals die Lüge geglaubt? That you don't have the faith for the miracle? Dass du nicht den Glauben für ein Wunder hast? Reinhard, I wish I'd have your faith. Reinhard, ich wünschte, ich hätte deinen Glauben. Listen. Hör zu. You have all the faith that you need. Du hast allen Glauben, den du brauchst. You don't need any more faith than you have. Du brauchst nicht mehr Glauben, als du schon hast. You need to do what Abraham did. Du musst tun, was Abraham tat. In the active voice it is written, Abraham believed. Es steht im Aktiv geschrieben, Abraham glaubte. And he didn't change what he believed. Er änderte nicht, was er glaubte. It didn't matter for him anymore how long it would take until Isaac came. Für ihn war es egal, wie lange es dauern würde, bis Isaac kam. He believed against all hope. Er glaubte entgegen aller Hoffnung. He believed because the moment God said it, it already existed. Er glaubte, denn in dem Moment, als Gott es sagte, existierte es bereits. The Bible does not say. Die Bibel sagt nicht. Abraham, I will make you a father of many nations if you believe you're gonna see it. Abraham, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen, wenn du es glaubst, wirst du es sehen. You have to read the whole story. You've got to read Genesis, you've got to read Romans, and you've got to read Hebrew 11. Du musst die ganze Geschichte lesen. Du musst das erste Buch Mose lesen, du musst Römer lesen, du musst Hebräer 11 lesen. And if you read Genesis, Romans 4 and Hebrews 11, you get the whole picture. Wenn du das erste Buch Mose, Römer 4 und Hebräer 11 liest, bekommst du das ganze Bild. You will find an unbelieving Abraham. Du wirst einen ungläubigen Abraham finden. And you will find an Abraham that had still no hope. Und du wirst einen Abraham finden, der immer noch keine Hoffnung hatte. But against all hope, he made the active choice to believe it now, it's done. Aber entgegen aller Hoffnung traf er die aktive Entscheidung, daran zu glauben. Es ist erledigt. And that's the only faith that will bring you the reality of everything Jesus did for you. Und das ist der einzige Glaube, der dir die Realität dessen bringt, was Jesus für dich getan hat. So what's gonna happen as you learn to believe like this? Was passiert also, wenn du lernst, so zu glauben? Well, the first thing is gonna happen is this. Das erste, was passieren wird, ist folgendes. You will find out that what you said you believe is actually not happening. Du wirst herausfinden, dass das, was du sagst, dass du es glaubst, in Wirklichkeit nicht geschieht. It's not happening here in your natural world. Es geschieht nicht hier in deiner natürlichen Welt. When God said, I have made you the father of many nations, and he believed, she wasn't pregnant instantly. Als Gott sagte, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und er glaubte, wurde Sarah nicht sofort schwanger. The Bible says he did not waver in unbelief. Die Bibel sagt, er zweifelte nicht in Unglauben. Here in Romans 4, he did not shake. Look, in verse, contrary to hope, in hope he believed. Entgegen der Hoffnung glaubte er auf Hoffnung hin. And then if you go to verse 20, he did not waver at the promise of God through unbelief. Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. But he was strengthened in faith. Sondern wurde stark im Glauben. So Abraham basically said, I have been made the father of many nations and my choice is to believe this. Im Grunde sagte Abraham also, ich bin zum Vater vieler Völker gemacht worden und es ist meine Entscheidung, das zu glauben. I have chosen to believe that when God said it already exists whether I see it or not. Ich habe mich entschieden zu glauben, dass wenn Gott sagt, es existiert schon, es auch schon existiert, ob ich es sehe oder nicht. You see, the reason why so many of us don't experience what Jesus paid for. Der Grund, warum so viele von uns nicht das erleben, wofür Jesus bezahlt hat. Is because we don't believe that the moment God said it exists. Ist, weil wir nicht glauben, dass es in dem Moment, in dem Gott es gesagt hat, schon existiert. Believe it only exists when we see it. Wir glauben, dass es nur existiert, wenn wir es sehen. That's Abraham's faith. That's not going to give you Isaac. Das ist Abrahams Glaube. Er wird dir keinen Isaac geben. God doesn't relate to you based on his love, but based on faith. Erinnere dich, Gott steht nicht zu dir in Beziehung aufgrund seiner Liebe, sondern aufgrund von Glauben. So you have to make a decision, a choice. You have the power to choose. Du musst also eine Entscheidung treffen, eine Wahl treffen. Du hast die Kraft zu wählen. what you actually believe. Was du wirklich glaubst. Do you know, at the very beginning, we started Brazilian Kids Care, whatever, 8 years ago. Ganz am Anfang haben wir Brazilian Kids Care gegründet, vor etwa 8 Jahren. And at the beginning, I don't know, maybe the first year. Und vielleicht war es im ersten Jahr. I remember one day I made a terrible, terrible mistake. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages einen schrecklichen Fehler gemacht habe. A friend of mine was a pastor. Ich hörte auf einen guten Freund von mir, der Pastor war. And I opened my heart to what he said. Und ich öffnete mein Herz dem, was er sagte. I mean, Debbie and me moved to Brazil. We didn't have anything. Debbie und ich zogen nach Brasilien. Wir hatten nichts. We had our suitcase with clothes and we knew God wanted us to go. Wir hatten unsere Koffer mit Kleidung und wir wussten, dass Gott wollte, dass wir gehen. We didn't speak the language. We didn't know anything. Wir sprachen die Sprache nicht. Wir hatten keine Ahnung. So we went. Also gingen wir. Only 5 months later. Nur 5 Monate später. I traveled to the northeast of Brazil. Reiste ich in den Nordosten Brasiliens. And I saw the terrible poverty among children. Ich sah die schreckliche Armut unter den Kindern. I saw children prostituting themselves for one apple, 5, 6 years old. Ich sah 5 bis 6 Jahre alte Kinder, die sich für einen Apfel prostituierten. I saw such horrible things that I personally have not seen in Africa, and I've been a few times. Ich sah so schreckliche Dinge, die ich selbst in Afrika nicht gesehen habe, obwohl ich schon ein paar Mal dort war. So it broke my heart. Das brach mir das Herz. I cried and cried. Ich weinte und weinte. Nobody wanted to do anything. Niemand wollte etwas tun. So I said to Debbie, we will. Also sagte ich zu Debbie, wir werden etwas tun. I didn't speak the language. Ich sprach die Sprache nicht. I didn't have much money. Ich hatte nicht viel Geld. I didn't know how to do anything. Ich hatte keine Ahnung, wie ich irgendetwas tun sollte. I didn't know how you build a home for children. Ich wusste nicht, wie man ein Kinderheim baut. I said, let's do something. Ich sagte, lass uns etwas machen. I didn't hear God say to do something. Ich hörte Gott nicht sagen, dass ich etwas tun soll. Listen, oh, I hope you can grab this. I hope you can get this. Oh, ich hoffe, du kannst das ergreifen. Ich hoffe, du kannst das packen. You never need a prophetic word from God to tell you what to do. Du brauchst nie ein prophetisches Wort von Gott, das dir sagt, was du tun sollst. You never need to hear God to do something. Du musst Gott nie sagen hören, dass du etwas tun sollst. You can choose how you express the love of Jesus. It's your choice. Du kannst aussuchen, wie du die Liebe von Jesus ausdrückst. Es ist deine Entscheidung. We Christians have made this mistake. We think we need the guidance of God to do something. We don't. Wir Christen haben diesen Fehler gemacht. Wir denken, wir brauchen Gottes Führung, um etwas zu tun. Das brauchen wir aber nicht. Do you know how the guidance of God comes? By telling you what you shouldn't do, not by telling you what to do. Weißt du, wie die Führung Gottes aussieht, indem er dir sagt, was du nicht tun sollst, nicht was du tun sollst? Think about that. Denk mal darüber nach. Jesus said, Paul, you're the apostle of the Gentiles. Now go wherever you want to go. Jesus sagte, Paulus, du bist ein Apostel der Heiden. Geh wohin du möchtest. Just go. Geh einfach. You don't find that Jesus said, from now on, every week, 3 days fasting and praying, that you know where you do your next trip. Du findest nicht, dass Jesus sagte, faste ab jetzt alle 3 Tage und bete, damit du weißt, wohin du deine nächste Reise machst. It's not in the Bible. Das steht nicht in der Bibel. And one time when he went, the Holy Spirit said, no, don't go there. Und einmal, als er ging, sagte der Heilige Geist, nein, geh nicht dorthin. The Holy Spirit stopped him. Der Heilige Geist hielt ihn auf. And then there was a very specific situation. He saw a vision. He said, oh, I'm going to Macedonia. Und dann gab es eine ganz bestimmte Situation, in der er eine Vision hatte und sagte, oh, ich muss nach Mazedonien gehen. We are sitting in our houses, praying for God to give us direction, and God says, I've given you direction, express my love however you want to express it. Wir sitzen in unseren Häusern und beten zu Gott, dass er uns eine Richtung oder einen Weg zeigt, und Gott sagt, ich habe euch bereits Weg und Richtung gegeben, drücke meine Liebe aus, wie auch immer ihr sie ausdrücken wollt. If there is a dream in your heart, why don't you start to do it? Wenn da ein Traum in deinem Herzen ist, warum fängst du nicht an, ihn zu verwirklichen? What if it doesn't work out? Was ist, wenn es nicht klappt? I can already tell you with that belief it's not going to work out. Mit diesem Glauben wird es nicht funktionieren, das kann ich dir jetzt schon sagen. I can already tell you. Ich weiß es jetzt schon. See, I told you in the first session, you don't need to learn to do the right thing, you need to learn to believe the right thing. Ich habe dir in der ersten Session gesagt, dass du nicht die richtigen Dinge tun musst, sondern lernen musst, die richtigen Dinge zu glauben. Listen. Hör zu. Get on with life and just live life. Mach mit deinem Leben weiter und lebe es einfach. Live where you want to, work where you want to, Do whatever you want to, as long as you express the love of Jesus. Lebe, wo du willst, arbeite, wo du willst, tu, was immer du willst, solange du die Liebe Jesu zum Ausdruck bringst. If all the power of heaven is within you, why do you think you could fail? Wenn die ganze Kraft des Himmels in dir ist, warum denkst du, dass du versagen könntest? Christians have never failed because they did the wrong thing, but Christians have always failed because they believed the wrong thing. Christen sind noch nie gescheitert, weil sie das Falsche taten, aber sie sind immer gescheitert, weil sie das Falsche glaubten. If you believe that you are more than a conqueror, then you tell me what you can do to fail. Wenn du glaubst, dass du mehr als ein Überwinder bist, dann sag mir, was du tun könntest, um zu versagen. Tell me what more than a conqueror can do to fail. Your biggest mistake can make you fail. Sag mir, was ein mehr als ein Überwinder tun kann, um zu scheitern. Dein größter Fehler kann dich nicht zum Scheitern bringen. What makes you fail is not doing the wrong thing, is believing the wrong thing. Please, people, get that. Was dich scheitern lässt, ist nicht, dass du das Falsche tust, sondern dass du das Falsche glaubst. Bitte, Leute, ergreift das. See, Paul knew I can do everything through Christ who strengthens me. Paulus wusste, ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt. Paul knew if they throw me to prison, if they stone me, if they persecute me, it doesn't matter. I'm indestructible and I can't fail. Paulus wusste, wenn sie mich ins Gefängnis werfen, wenn sie mich steinigen, wenn sie mich verfolgen, es spielt keine Rolle. Ich bin unzerstörbar und ich kann nicht scheitern. So if you learn to believe the right things, you can go to any nation in the world and you will be successful. Wenn du also lernst, die richtigen Dinge zu glauben, kannst du in jede Nation der Welt gehen und du wirst erfolgreich sein. Of course you will be successful. Natürlich wirst du erfolgreich sein. Christ in you can't fail. Christus in dir kann nicht scheitern. Christ in you, he doesn't mess up. Christus in dir kann es nicht vermasseln. So just believe the right things and everything will be just fine. Glaube also einfach das Richtige und alles wird einfach gut sein. Then go out and express Jesus in whatever way you dream. Dann geh hinaus und drücke Jesus darin aus, wovon auch immer du träumst. So back to my story. Zurück zu meiner Geschichte. I made the mistake that I opened my heart to listen to my good friend who was a pastor. Ich machte den Fehler, dass ich mein Herz öffnete, indem ich auf meinen guten Freund hörte, der Pastor war. The very beginning of Brazilian Kids Care. Das war ganz am Anfang von Brazilian Kids Care. He said. Er sagte. Reinhard. Have you ever done the math? Hast du jemals schon nachgerechnet? I said, what math? Ich antwortete, welche Berechnung? He said, you want to build 100 orphanages. Er sagte, du willst 100 Waisenhäuser bauen. You need this amount of money per orphanage to sustain every month. So blah blah blah blah blah blah blah. You need every month this amount of money. Du brauchst so viel Geld pro Waisenhaus, um es jeden Monat zu unterhalten. Also bla bla bla bla bla. Du brauchst jeden Monat diese Summe Geld. I made the mistake. I calculated. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gerechnet. And then I thought. Dann dachte ich. Oh my God. Oh mein Gott. We need so much money every month just to do what I want to do. Wir brauchen jeden Monat so viel Geld, nur um das zu tun, was ich tun will. And I got stressed. Und ich geriet in Stress. About 7 years ago. Vor etwa 7 Jahren. And then one day God just told me through a story that I need to read a certain part of the Bible. Eines Tages sagte Gott mir durch eine Geschichte, die ich in der Bibel lesen sollte. And it says. Dort steht. Out of your goodness you provide for the poor. Aus deiner Güte heraus versorgst du die Armen. And God said to me, look what's written here. Und Gott sagte zu mir, schau mal, was hier steht. I'm not motivated by the poverty of the kids, I'm motivated by my own goodness. Mich motiviert nicht die Armut der Kinder, sondern meine eigene Güte. I made a decision. Ich habe eine Entscheidung getroffen. I remember, I made a simple decision. Ich erinnere mich, dass ich eine einfache Entscheidung traf. From today on, I will believe. Von heute an werde ich glauben. I believe that God is good, he's motivated by his goodness, therefore there will always be provision. Ich werde glauben, dass Gott gut ist und dass er durch seine Güte motiviert ist. Deshalb wird es immer Versorgung geben. And you can ask Debbie. Und du kannst Debbie fragen. Never was there one penny missing, no matter what we choose to do with Brazilian Kids Care. Es fehlte nie auch nur ein Cent, egal was wir mit Brazilian Kids Care machen wollten. We need, I don't know, because I don't really know. I don't like to know, but about 150.000 euros every month. Wir brauchen, ich weiß es nicht, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich will es gar nicht wissen. Etwa 150.000 Euro jeden Monat. Every month, only to feed the kids without building new things. Jeden Monat, nur um die Kinder zu ernähren, ohne neue Dinge zu bauen. I've chosen to believe. Ich habe mich entschieden zu glauben. So as long as I believe the right thing, there will always be enough. Solange ich das Richtige glaube, wird immer genug da sein. So what could happen? Was könnte passieren? It could happen that I look at the bank account and then see if we can build another orphanage. Es könnte sein, dass ich mir das Bankkonto anschaue und dann überlege, ob wir ein weiteres Waisenhaus bauen können. I will never do that. Das werde ich niemals tun. I refuse to do that. Ich weigere mich, das zu tun. If I do that, I know I will start to waver in what I believe. Denn wenn ich das mache, weiß ich, dass ich in meinem Glauben zu wanken beginne. God said, I have already made you, so it's a done deal, it is settled, and I refuse to believe anything else. Gott sprach, ich habe dich schon gemacht. Es ist also eine abgeschlossene Sache. Es ist erledigt und ich weigere mich, etwas anderes zu glauben. The true faith of Abraham, der wahre Glaube Abrahams, says, the moment God said, it is done, I need nothing else anymore. I need no evidence. Sagt, in dem Moment, in dem Gott sagt, dass es geschehen ist, brauche ich nichts anderes mehr. Ich brauche keine Beweise mehr. In the spiritual world it exists, it's a reality. In der geistlichen Welt existiert es. Es ist Realität. There's no option but to manifest in my natural world. Deshalb hat es keine andere Wahl, als sich in meiner natürlichen Welt zu manifestieren. Because God isn't saying, I'm going to do it. He said, I've already done it. Denn Gott sagt nicht, ich werde es tun. Er sagte, ich habe es schon getan. In the new covenant, God never promised to bless his children. Im neuen Bund hat Gott nie versprochen, seine Kinder zu segnen. Think about it. Denke darüber nach. In the new covenant, God does not promise to bless his children. Im neuen Bund verspricht Gott nicht, seine Kinder zu segnen. In the new covenant, God declared, my children are blessed. Im neuen Bund hat Gott erklärt, meine Kinder sind gesegnet. But the children of God don't experience being blessed because they're still waiting for him to do something. Aber die Kinder Gottes erleben nicht, dass sie gesegnet sind, weil sie immer noch darauf warten, dass er etwas tut. God, I've asked you to do this. When are you finally going to do it? And he says, never. Gott, ich habe dich darum gebeten. Wann wirst du es endlich tun? Er sagt, nie. God, when are you going to give me victory over sin? God says, never. Gott, wann gibst du mir den Sieg über die Sünde? Und Gott sagt, nie. Think. Überleg mal. For God to give you victory over sin, he first has to resurrect your sinful nature again that is dead. Damit Gott dir den Sieg über die Sünde schenken kann, muss er zuerst deine sündige Natur, die tot ist, wieder zum Leben erwecken. Why would God do that? Warum sollte Gott das tun? God even have anything to do with your sinful nature? It's dead. It's dead. It's dead. Warum sollte Gott überhaupt etwas mit deiner sündigen Natur zu tun haben? Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. So you don't have as much victory over sin as God gives you. Du hast nicht so viel Sieg über die Sünde, wie Gott dir gibt. You have as much victory over sin as you choose to believe and then act according to what you believe. Du hast nur so viel Sieg über die Sünde, wie du zu glauben entscheidest und dann nach deinem Glauben handelst. So what is the right thing to believe? Was ist also das Richtige zu glauben? I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Not one day I will be. Nicht eines Tages werde ich es sein. It's a finished deal. It's a done deal. Ich bin schon. Es ist eine abgeschlossene Sache. Es ist erledigt. You will have as much victory over sin as much as you've decided in your heart to believe that you have. Du wirst so viel Sieg über die Sünde haben, wie du in deinem Herzen beschlossen hast, zu glauben, dass du den Sieg hast. Not as much as you feel that you have. Nicht so viel, wie viel du fühlst, dass du hast. Abraham believed it's in the active voice. Abraham glaubte, es steht in der aktiven Form. So as much as you make the active choice to believe, in dem Maß, in dem du die aktive Entscheidung triffst, zu glauben, that your sinful nature is dead and then you begin to act upon what you believe, you will walk in victory. Dass deine sündige Natur tot ist und wenn du dann anfängst, nach deinem Glauben zu handeln, wirst du im Sieg leben. And you can't waver like Abraham, he refused to waver. Und du kannst nicht schwanken, wie Abraham, er weigerte sich zu schwanken. Look what it continues here. Schau mal, wie es hier weitergeht. So the first thing, I have made you, that means God didn't have to do anything anymore. Das erste, ich habe dich gemacht, das heißt, dass Gott nichts mehr tun musste. Think this thought with me. Denk mal mit mir über diesen Gedanken nach. The moment God said, I have made you the father of many nations, not only Isaac existed, but all the many nations existed too. In dem Moment, als Gott sagte, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, existierte nicht nur Isaac, sondern auch die vielen Völker. You see, we think in time, but God lives in eternity. Wir denken in Zeiträumen, aber Gott lebt in der Ewigkeit. We always look at time and say, it hasn't happened. God said, What do you mean it hasn't happened? The moment I said it, it hasn't happened. Wir schauen immer auf die Zeit und sagen, es ist noch nicht geschehen. Gott sagt, was heißt, es ist noch nicht geschehen? Sobald ich es gesagt habe, ist es geschehen. One of the reasons why it's so hard to believe because we've always brought God down to our human level. Einer der Gründe, warum es so schwer zu glauben ist, ist der, dass wir Gott immer auf unser menschliches Niveau herunterbringen. But God lives in eternity. Aber Gott lebt in der Ewigkeit. When God said, Abraham, I have made you the father of many nations, everything already existed. Als Gott sagte, Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, war alles schon da. It existed where? Wo existierte es? It existed in the spiritual unseen world. Es existierte in der geistlichen unsichtbaren Welt. And there was only one thing that could make it manifest in the natural world, and that was faith. Und es gab nur eine Sache, die es in der natürlichen Welt manifestieren konnte, und das war der Glaube. It's the only thing. Das ist die einzige Sache. It's not Abraham's faith, it's Abraham's faith. Und es ist nicht Abrahams Glaube, es ist Abrahams Glaube. When I realized that this is how it works, als ich erkannte, dass es so funktioniert, I made a simple decision. Traf ich eine einfache Entscheidung. I said, I'm going to believe God. Ich sagte, ich werde Gott glauben. If he, everything he says that I have, I from now believe that I have. Wenn er sagt, ich habe alles, dann glaube ich ab jetzt, dass ich es habe. Do you know, I've made decisions that people around me, they called me unwise so many times. Ich habe solche Entscheidungen getroffen, dass Menschen um mich herum mich oft als unweise bezeichnet haben. I do not live by the wisdom of this world. Ich lebe nicht nach der Weisheit dieser Welt. I don't. Mache ich nicht. Because the Bible says that the foolishness of God is greater than the wisdom of this world. Denn die Bibel sagt, dass die Torheit Gottes größer ist als die Weisheit dieser Welt. I live by the wisdom of God, which looks foolish to this world. Ich lebe nach der Weisheit Gottes, die für diese Welt töricht ist. And unfortunately, to most Christians, it looks foolish too. Und leider sieht es für die meisten Christen auch töricht aus. Why does it look foolish? Warum sieht es töricht aus? Because it doesn't care what it sees in the natural. It doesn't care anymore. Weil es dem Glauben egal ist, wie es im Natürlichen aussieht. Es ist ihm egal. It doesn't care. Es ist ihm egal. You can look at the natural, everything is wrong, you smile and say, I'm blessed. Du schaust das Natürliche an, alles ist falsch, du lächelst und sagst, ich bin gesegnet. It doesn't care. Es ist egal. Time is not the issue. What you see and feel is not the issue. What you hear doesn't matter anymore. Zeit ist nicht das Problem. Was du siehst und fühlst, ist nicht das Thema. Was du hörst, spielt keine Rolle mehr. One thing only matters. Nur eine Sache zählt. Is it right now existent in the spiritual world? That's the question you need to ask yourself. Existiert es schon jetzt in der geistlichen Welt? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. That's the only question. Das ist die einzige Frage. So here is the question. Hier ist also die Frage. Look at your situation right now with the natural eyes. Schau dir deine Situation mit deinen natürlichen Augen an. Then ask yourself this one single question. Und stelle dir dann diese eine einzige Frage. From the perspective of the finished work of Jesus Christ. Aus der Perspektive des vollendeten Werkes von Jesus Christus. What does it look like? Wie sieht deine Situation aus? That's the only question to ask yourself. Das ist die einzige Frage, die du dir stellst. What does my situation look like from the finished work of Jesus? Wie sieht meine Situation aus dem Blickwinkel des vollbrachten Werkes Jesu aus? According to the finished work of Jesus, I am a new creation, not I will be. Laut dem vollbrachten Werk Jesu bin ich eine neue Schöpfung, nicht ich werde es sein. So you see your struggles with your past, your whatever, mama, papa, childhood abuse, mess, whatever. Du siehst also deine Probleme mit deiner Vergangenheit, Mutter, Vater, Kindheit, Missbrauch, Chaos, was auch immer. You ask this question. Dann fragst du dich Folgendes. According to the finished work of Jesus Christ, what does this situation look like? Wie sieht diese Situation vom vollbrachten Werk von Jesus Christus her aus? Let's do a very practical example. Machen wir ein ganz praktisches Beispiel. Let's imagine you have a problem with anger. Stell dir vor, du hast ein Problem mit Wut. I mean, that's just imaginary because Christians never have a problem with anger. Das ist nur eine Vorstellung, denn Christen haben nie ein Problem mit Wut. But let's imagine that somebody you one day meet might have a problem with anger. Aber stell dir vor, dass jemand, den du eines Tages triffst, ein Problem mit Wut hat. Let's imagine. Stell dir das mal vor. Why don't you ask this question? Warum stellst du nicht diese Frage? What does my anger problem look like from the perspective of the finished work of the cross? Wie sieht mein Problem mit der Wut aus der Perspektive des vollbrachten Werkes am Kreuz aus? What does it look like? Wie sieht es aus? You are in Christ. Has Christ ever had an anger problem? Du bist in Christus. Hat Christus jemals ein Problem mit Wut? What would happen if you believe that you don't have an anger problem anymore because in Christ you're new creation? Was würde passieren, wenn du glauben würdest, dass du kein Wutproblem mehr hast, weil du in Christus eine neue Schöpfung bist? Do you know what would happen? Weißt du, was passieren würde? You would have what you believe. Du würdest haben, was du glaubst. You would actually experience what you believe. Du würdest tatsächlich erleben, was du glaubst. So what do we believe? Was glauben wir? We believe that we still have an anger problem and one day God will give me victory over my anger problem. Wir glauben, dass wir immer noch ein Wutproblem haben und dass Gott uns eines Tages den Sieg über unser Wutproblem geben wird. Think how many things we believe outside of the finished work of the cross. Überleg mal, wie viele Dinge wir glauben, die außerhalb des vollbrachten Werkes am Kreuz sind. There is not a single Christian who should live with limitations. Es gibt keinen einzigen Christen, der mit Begrenzungen leben sollte. Honestly. Ehrlich. Guys, if you could only understand how good God is, you would already throw out 90% of your limitations. Leute, wenn ihr nur verstehen könntet, wie gut Gott ist, würdet ihr schon mal 90% eurer Einschränkungen oder Begrenzungen über Bord werfen. Do you ever think? Hast du jemals daran gedacht? That God might have put a dream inside of your heart, but he's not going to pay for it to be fulfilled? Dass Gott dir vielleicht einen Traum ins Herz gelegt hat, aber nicht dafür bezahlen wird, dass dieser Traum in Erfüllung geht? What kind of a God do we believe? An was für einen Gott glauben wir? I'm gonna give you a dream, but actually I'm just playing a game with you. Ich gebe dir einen Traum, aber eigentlich spiele ich nur mit dir. I'm not gonna pay for it. You pay for it yourself. Ich werde nicht dafür bezahlen, du zahlst selbst. Think, what kind of God do we believe in? It's almost embarrassing. Überleg mal, an was für einen Gott glauben wir? Es ist fast peinlich. Religion has done all this to us. Religion hat uns all das eingebrockt. I mean, I have to be careful not to cry. Ich muss aufpassen, dass ich nicht weine. There are people who have dreams in their heart from God and they actually believe they don't have the ability to make it happen. Es gibt Menschen, die haben einen Traum von Gott in ihrem Herzen und glauben tatsächlich, dass sie nicht die Fähigkeit haben, ihn zu verwirklichen. What kind of a God do we believe? An was für einen Gott glauben wir? God who says, I'll give you a dream, but actually you don't know how to do it. Gott, der sagt, ich gebe dir einen Traum, aber nicht das Wissen, wie du ihn umsetzen sollst. God gives you a dream and says, about the ability, I don't give you the dream. I give you the dream alone, so you can be frustrated the rest of your life and one day be embarrassed when you stand before me. Gott gibt dir einen Traum und sagt, aber die Fähigkeit gebe ich dir nicht zusammen mit dem Traum. Ich gebe dir nur den Traum, damit du dein ganzes Leben lang frustriert bist und du dich eines Tages schämst, wenn du vor mir stehst. You see, what is the greater reality in your heart? Was ist die größere Realität in deinem Herzen? The God who said, I have made you father of many nations, or the sterile wife? Der Gott, der gesagt hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, oder die unfruchtbare Frau. What's the greater reality in your heart? The God who said, I have made you a father of many nations or a man who can't have children. Was ist die größere Realität in deinem Herzen? Der Gott, der gesagt hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht oder ein Mann, der keine Kinder zeugen kann. Oh God, I'm going to sleep with Sarah. Oh Gott, ich schlafe jetzt mit Sarah. And the moment her period stops, I actually believe that she's pregnant. Und sobald ihre Periode ausbleibt, glaube ich tatsächlich, dass sie schwanger ist. That's the faith of Abraham. Das ist der Glaube von Abraham. God, I'm going to start to do something, but the moment I see something, I'll actually believe it. Gott, ich fange jetzt an, etwas zu tun, aber erst in dem Moment, in dem ich etwas sehe, werde ich es auch glauben. I can already tell you, with that faith, you will never experience being blessed with every spiritual blessing. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass du mit diesem Glauben niemals erleben wirst, dass du mit jedem geistlichen Segen gesegnet bist. With that faith, you will not experience your healing. Mit diesem Glauben wirst du deine Heilung nicht erleben. With that faith, you will not experience what already belongs to you. Mit diesem Glauben wirst du nicht das erleben, was bereits dir gehört. So every situation, look at it and say, I'm going to look at it from the point of view of the finished work of Jesus. What does it look like? Schau dir also jede Situation an und sage, ich betrachte sie aus dem Blickwinkel des vollbrachten Werkes von Jesus. Wie sieht diese Situation aus? From the point of the finished work of the cross, Your struggle with sin looks like victory over sin. Vom Standpunkt des vollbrachten Werkes am Kreuz aus sieht dein Kampf mit der Sünde wie ein Sieg über die Sünde aus. Either you have died with Christ or you have not. Entweder du bist mit Christus gestorben oder du bist es nicht. See, we won't experience death with Christ without believing it first. Wir wollen den Tod mit Jesus Christus erleben, ohne daran vorher zu glauben. That's not how faith works. So funktioniert Glauben aber nicht. Abraham made an active choice to believe that he's already the father of many nations, settled, done deal. Abraham hat sich aktiv dafür entschieden zu glauben, dass er bereits der Vater vieler Völker ist, festgelegt, Thema erledigt. When I made a choice that this is the only way I want to live my life. Als ich die Entscheidung traf, dass dies die einzige Art und Weise ist, wie ich mein Leben leben will. I decided that I will never believe anything else, that I'm totally, absolutely 100% blessed. Habe ich beschlossen, dass ich nie wieder etwas anderes glauben würde, als dass ich tatsächlich zu 100% gesegnet bin. My eyes off, I am blessed to I need to be blessed, it gets very messy. Immer wenn ich meinen Blick von ich bin gesegnet auf ich muss gesegnet werden lenke, wird es sehr chaotisch. So the moment I take my eyes off to I am blessed and look at I need to be blessed, I quickly stop myself. Sobald mein Blick von ich bin gesegnet auf ich muss gesegnet werden wandert, halte ich schnell inne. You know, I told my people in the mentoring. Ich habe meinen Leuten im Mentoring erzählt, that recently God really challenged me. Dass Gott mich kürzlich wirklich herausgefordert hat. I had a wrong mentality. Ich hatte eine falsche Mentalität. I'm learning all the time in my walk with Jesus. I haven't learned everything. Ich lerne ständig auf meinem Weg mit Jesus. Ich habe noch nicht alles gelernt. I love the poor children in Brazil. I honestly do. Ich liebe die armen Kinder in Brasilien, ganz ehrlich. And somehow, subconsciously, something changed in my happened in my heart. Und irgendwie hat sich unterschwellig etwas in meinem Herzen verändert. I thought I owe it to the poor children to save them. Ich dachte, ich sei es den armen Kindern schuldig, sie zu retten. Until one day God said, you don't owe them anything. They didn't do anything for you. Bis Gott eines Tages sagte, du schuldest ihnen nichts, sie haben nichts für dich getan. Du schuldest es mir, denn ich habe alles für dich gegeben. Du bist es mir schuldig. I gave my life for you. Ich gab mein Leben für dich. I suffered so that you can live abundantly. Ich habe gelitten, damit du im Überfluss leben kannst. Do you know that you actually owe it to Jesus to live in prosperity? That's a crazy thought, isn't it? Weißt du, dass du es Jesus wirklich schuldig bist, in Wohlstand und Erfolg zu leben? Das ist ein verrückter Gedanke, oder? Let me say that again. Lass es mich noch einmal sagen. I actually owe it to Jesus to live in prosperity. Du bist es Jesus wirklich schuldig, in Wohlstand zu leben. Jesus gave his life so that you can prosper. Then you owe it to him to prosper. Wenn Jesus sein Leben gegeben hat, damit du gedeihen und erfolgreich sein kannst, Wohlstand hast, dann bist du es ihm schuldig, Erfolg zu haben und in Wohlstand zu leben. When I talk prosperity, I don't talk money, I talk prosperity. Wenn ich von Wohlstand spreche, rede ich nicht von Geld, ich spreche von Wohlergehen und Wohlstand. That means to have everything in abundance so that you can represent God well. Das heißt, alles in Hülle und Fülle im Überfluss zu haben, damit du Gott gut repräsentieren kannst. Look. Schau. In August of 1983. Im August 1983. I was praying one morning. Betete ich eines Morgens. And God spoke to me through a scripture in 2 Corinthians. Und Gott sprach zu mir durch eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief. Where the apostle Paul says. Dort sagte der Apostel Paulus. That God makes all grace abound to us. Dass Gott uns alle Gnade zuteil werden lässt. So that we can have always all sufficiency. Damit wir jederzeit von allem genug haben. And be generous at every occasion. Und bei jeder Gelegenheit großzügig sind. I took a pencil and I wrote in my Bible the day God spoke to me about that verse. Ich nahm einen Stift und schrieb in meine Bibel dieses Datum auf, an dem Gott zu mir über diesen Vers sprach. That was in 83. Das war im Jahr 83. Then in 86 I got married. Im Jahr 86 heiratete ich. And I talked to Debbie. Und ich habe mit Debbie gesprochen. I said to her, sweetheart, I never want to ask anybody for money. Ich sagte, Liebling, ich werde nie jemanden um Geld bitten. God is my provider, that's settled. Gott ist mein Versorger, das ist geregelt. I said, sweetie, I never want to go into debt. Never want to make debt. Ich sagte, Süße, ich werde mich nie verschulden. Ich will niemals Schulden machen. Debbie and me, we don't do anything on debt. Never, never, never. We don't. Debbie und ich, wir machen keine Schulden. Niemals. Wir tun es nicht. Credit card debt, not. We don't do debt. Keine Kreditkartenschulden, das machen wir nicht. And then I remember, I showed her my Bible. Und ich erinnere mich, dass ich ihr meine Bibel zeigte. I said, look what I wrote you. God spoke to me about this verse. Ich sagte, schau mal, das habe ich hier hingeschrieben, als Gott zu mir über diesen Vers sprach. Remember the shock when she said, huh? He spoke to me too. Ich erinnere mich an den Schock, als sie sagte, oh, er hat auch zu mir gesprochen. So I wrote it in my Bible with pencil too. Ich habe es auch mit Bleistift in meine Bibel geschrieben. She brought the Bible. Dann brachte sie ihre Bibel. On the same day God said to her the same thing. Am selben Tag sagte Gott genau das Gleiche zu ihr. And we started a journey 37 years ago. Vor 37 Jahren begannen wir eine Reise. 37 years ago we started this journey saying, okay, we want to live this. Vor 37 Jahren begannen wir diese Reise und sagten, okay, wir wollen das so leben. Thank God I have a wife like Debbie. Gott sei Dank habe ich eine Frau wie Debbie. We made a decision that we will always be generous, always. Wir haben beschlossen, dass wir immer großzügig sein werden, immer. But you know what? Aber weißt du was? This is very sad. It's really sad. Das ist sehr traurig, wirklich traurig. It probably took me more than 25 years to appropriate this truth in the Bible. Ich habe wahrscheinlich mehr als 25 Jahre gebraucht, um mir diese Wahrheit aus der Bibel anzueignen. Don't do what I did. Mach nicht, was ich getan habe. Don't do it. Tu es nicht. Get it today. Ergreif es heute. While we decided that we will always be generous people, während wir beschlossen haben, immer großzügige Menschen zu sein, many times I wanted to be generous, but we didn't have the money to be generous. Wollte ich oft großzügig sein, aber wir hatten kein Geld, um großzügig zu sein. Many times I said, man, I wish I could give this big amount, but we didn't have the big amount. Ganz oft sagte ich, Mann, ich wünschte, ich könnte diese große Summe spenden, aber wir hatten diese große Summe nicht. Until one day God told me, this is all your fault. Bis Gott eines Tages zu mir sagte, das ist alles deine Schuld. It is your fault. Es ist deine Schuld. You are believing the wrong things. Du glaubst die falschen Dinge. You are still waiting for the promise to happen, but when Jesus said it is finished, it had already happened. Du wartest immer noch darauf, dass die Verheißung eintritt, aber als Jesus sagte, es ist vollbracht, war es bereits geschehen. You are waiting for God to give you enough to have all sufficiency so that one day you can be generous at every occasion. Du wartest darauf, dass Gott dir genug gibt, damit du eines Tages bei jeder Gelegenheit großzügig sein kannst. And I realized how sad I had made God's heart. Und ich erkannte, wie traurig ich Gottes Herz gemacht habe. I had realized I tried to get Abraham's blessing by Abraham's faith. Ich erkannte, dass ich versucht hatte, Abrahams Segen durch Abrahams Glauben zu bekommen. And I said, no more. Und ich sagte, nicht mehr, Schluss damit. No more. Schluss damit. I am blessed and that's settled and that's done and I refuse to believe anything else. Ich bin gesegnet, das ist geregelt und erledigt und ich weigere mich, etwas anderes zu glauben. I have been given everything so that I can have an incredibly abundant life and I refuse to believe anything else. Mir wurde alles gegeben, damit ich ein unglaublich überfließendes Leben habe und ich weigere mich, etwas anderes zu glauben. And you know what happened? Weißt du, was passierte? When I made the decision, this is the only truth that I will believe from today on. Als ich die Entscheidung traf, dass dies die einzige Wahrheit ist, die ich von heute an glaube. Inside of me, my heart screamed. Schrie mein Herz in mir. You're a liar, you're a hypocrite. And because it's not the truth. Du bist ein Lügner, du bist ein Heuchler, weil es nicht die Wahrheit ist. You know why? Weißt du warum? Because I was like Abraham. Weil ich wie Abraham war. I am the father of many nations. That's a lie, that's the truth. You don't even have a pregnant wife. Ich bin der Vater vieler Völker. Das ist eine Lüge und nicht die Wahrheit, denn du hast nicht einmal eine schwangere Frau. But the Bible says Abraham believed. Aber die Bibel sagt, Abraham glaubte. He actively believed that if God said it, it's a reality. Er hat aktiv geglaubt, dass es Realität ist, wenn Gott es gesagt hat. It cannot be a lie anymore. Es kann keine Lüge mehr sein. And then he chose never to waver again. That means you don't change your mind about it. Und dann beschloss er, nie wieder zu schwanken. Das heißt, dass du deine Meinung darüber nicht änderst. Do you know, once I learned to believe like this, nachdem ich gelernt habe, so zu glauben, this is honestly the truth. Das ist wirklich die Wahrheit. I don't need to have a penny on the bank account. Brauche ich keinen Cent mehr auf meinem Bankkonto zu haben? I don't. Brauche ich nicht. If I want to give 100,000 euros to Brazilian Kids Care tomorrow, I'm going to give 100,000 euros to Brazilian Kids Care tomorrow without having the money. Wenn ich morgen 100.000 Euro an Brasilien Kids Care spenden möchte, dann werde ich morgen 100.000 Euro an Brasilien Kids Care geben, ohne das Geld zu haben. Debbie and me actually live like this. Debbie und ich leben wirklich so. You know why? Weißt du warum? I already have made you the father of many nations. Ich habe dich schon zum Vater vieler Völker gemacht. I have already given you everything for all sufficiency, and if you want to, you can be generous at every occasion. Ich habe dir schon alles gegeben, was du brauchst, und wenn du willst, kannst du bei jeder Gelegenheit großzügig sein. See, we want everything to see first here, then we believe it and then we act. This is not biblical faith. Wir wollen alles erst hier sehen, dann glauben wir es und dann handeln wir. Das ist kein biblischer Glaube. Biblical faith is like this. Biblischer Glaube ist so. God, you said it, it's a reality. Gott, du hast es gesagt, es ist eine Realität. I need no more evidence. Ich brauche keine Beweise mehr. I don't need to feel anything in my body. Ich muss nichts in meinem Körper fühlen. I don't need to see anything on my bank account. Ich muss nichts auf meinem Bankkonto sehen. I don't need to see it manifest in the lives of the people. Ich muss nicht sehen, wie es sich im Leben der Menschen manifestiert. I will not even discuss this subject anymore. Ich muss dieses Thema auch nicht mehr diskutieren. There is nothing to talk about. Da gibt es nichts mehr, worüber es zu sprechen gibt. End of all debate. Das ist das Ende jeder Debatte. It's finished. When Jesus said it's finished, that means stop talking about it. Es ist erledigt. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, bedeutete das, hör auf, darüber zu sprechen. About your misery, your negative, your lack, stop even talking about it. Hör auf, über dein Elend zu sprechen, über das Negative, über deinen Mangel. Hör auf, überhaupt darüber zu sprechen. Walk around and talk about what Jesus did on the cross, not what you see in your life. Geh herum und rede darüber, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht darüber, was du in deinem Leben siehst. Stop keeping calling yourself Abraham when God already called you Abraham. Hör auf, dich weiterhin Abraham zu nennen, wenn Gott dich bereits Abraham genannt hat. There is not a single dream that God has given anybody in this room that he has not also the ability to make it happen. Es gibt keinen einzigen Traum, den Gott irgendjemandem in diesem Raum gegeben hat, der nicht auch die Fähigkeit hat, ihn zu verwirklichen. So look how beautiful. Schau, wie schön das ist. He made you the father of many nations. Er hat dich zum Vater vieler Völker gemacht. In the presence of him whom he believed. Im Angesicht dessen, dem er glaubte. God who gives life to the dead. Gott, der den Toten Leben schenkt. And calls those things which do not exist. Und die Dinge ruft, die nicht existieren. As though they did. Als wären sie da. Listen, God calls the things that don't exist as if they already existed. Gott nennt die Dinge so, als ob sie bereits existierten. Why does he do that? Warum macht er das? Because in God's spiritual world, in eternity, they are a total reality. Weil sie in Gottes geistlicher Welt, in der Ewigkeit, eine absolute Realität sind. You see, in Romans 4, God is describing two points of view. In Römer 4 beschreibt Gott zwei Sichtweisen. God's point of view and then Abraham's point of view. Gottes Sichtweise und Abrahams Sichtweise. God's point of view is it exists. Gottes Sichtweise ist, es existiert. Abraham's point of view is, God, you're calling those things that are not as if they were? This is confusing. Abrahams Sichtweise ist, Gott, du nennst die Dinge, die nicht sind, als wären sie da. Das ist verwirrend. God's never gonna bow to you. You have to bow to him. Gott wird sich niemals vor dir beugen. Du musst dich vor ihm beugen. God's not going to invent a new law of faith so that you can be happy. Gott wird kein neues Glaubensgesetz erfinden, damit du glücklich bist. God's not going to change how faith works so that you can be comfortable with your unbelief. Gott wird nicht ändern, wie der Glaube funktioniert, damit du dich mit deinem Unglauben wohlfühlst. God doesn't say, yeah, I understand how difficult it's been for you to believe. Let me change the rules a little bit here for you. Gott sagt nicht, ich verstehe, wie schwer es für dich ist zu glauben. Ich ändere die Regeln hier ein wenig für dich. God doesn't say, yeah, I understand, it's very hard to believe for healing if you feel pain in your body. I'm going to change the rules. Gott sagt nicht, ja, ich verstehe, dass es schwer ist für dich, für deine Heilung zu glauben, wenn du Schmerz in deinem Körper hast. Ich ändere die Regeln. He's not going to change the rules. Er ändert die Regeln nicht. So you might as well play by his rules. Deshalb solltest du lieber nach seinen Regeln spielen. His rules are, there are two points of view. Seine Regeln sind, es gibt zwei Sichtweisen. It is done, that's what I declared. Es ist erledigt, das ist, was ich erkläre. I call the things that are not from your point of view. Ich nenne Dinge, die aus deiner Sicht nicht existent sind. So I understand from your point of view they are not. Ich verstehe, von deinem Standpunkt aus sind sie nicht da. But I choose to call them already because they already are from my point of view. Aber ich habe mich entschieden, sie zu nennen, weil sie aus meiner Sicht schon da sind. The longer you try to bring God down to your level, the less you will see the supernatural. Je länger du versuchst, Gott auf dein Niveau herunterzubringen, desto weniger wirst du das Übernatürliche sehen. The more you understand that you have to live at his level, the more you will see the supernatural. Je mehr du verstehst, dass du auf seiner Ebene leben musst, desto mehr wirst du das Übernatürliche erleben. Yes, Reinhard, I understand that these things are not in your world. Ja, Reinhard, ich verstehe, diese Dinge existieren nicht in deiner Welt. But I call the things that are not in your world as if they were, because they already are in my world. Aber ich nenne die Dinge, die nicht in deiner Welt sind, so, als ob sie es wären, weil sie bereits in meiner Welt existieren. Now I invite you to journey with me. Ich lade dich ein, mit mir unterwegs zu sein. I invite you to choose what you believe, your world or my world. Ich lade dich ein, zu wählen, was du glauben willst, deine Welt oder meine. If you choose to believe in your world, you will keep saying these things are not. Wenn du dich entscheidest, an deine Welt zu glauben, wirst du weiterhin sagen, diese Dinge sind nicht da. You will keep saying, I am sick. Du wirst weiterhin sagen, ich bin krank. When will he heal me? Wann heilt er mich endlich? You will keep saying, I am poor. When will he prosper me? Du wirst weiterhin sagen, ich bin arm. Wann lässt er mich endlich reich und erfolgreich werden? You will keep saying, I'm wounded. When will he heal me? Du wirst weiterhin sagen, ich bin verwundet. Wann wird er mich heilen? Traumatized. When he will set me free? Ich bin traumatisiert. Wann befreit er mich? I've been abused as a child. When he will finally make me get over this? Ich bin als Kind missbraucht worden. Wann hilft er mir endlich, das zu überwinden? My mother rejected me. When will he finally accept me? Meine Mutter hat mich abgelehnt. Wann nimmt er mich endlich an? All of my family have tried to break out of that vicious cycle. We all like mom and dad. Meine ganze Familie hat versucht, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Wir sind alle wie Mutter und Vater. What's your reality? What you see or what he decided? Was ist deine Realität? Das, was du siehst oder das, was er beschlossen hat? He causes things that are not in your world as if they were, because in his world they already are. Er nennt Dinge, die nicht in dieser Welt sind, so, als ob sie es wären. Denn in seiner Welt existieren sie bereits. So you choose. Du wählst. Abraham had a choice to believe the right thing. Abraham hatte die Wahl, das Richtige zu glauben. You have to choose too. Auch du musst dich entscheiden. About 40 years ago. Vor ungefähr 40 Jahren. I preached a message about faith, and this was the title. Habe ich eine Predigt über den Glauben gehalten, und das war die Überschrift. Unbelief always says, but I did believe. Der Unglaube sagt immer, aber ich habe geglaubt. True faith always says, I do believe. Wahrer Glaube sagt immer, ich glaube. You know, one day maybe I might write a book, maybe I'll record a whole series of teachings. Eines Tages schreibe ich vielleicht ein Buch, vielleicht werde ich eine Reihe von Lehren aufzeichnen. About the language of unbelief and the language of faith. Über die Sprache des Unglaubens und die Sprache des Glaubens. I really did believe it. It's actually a language of unbelief. Ich habe es wirklich geglaubt, ist eigentlich eine Sprache des Unglaubens. Because faith is always in the present and in the active. Denn Glaube ist immer in der Gegenwart und in der Aktivform. Faith is never in the past. Glaube ist nie in der Vergangenheitsform. Because the righteous live by faith. They didn't live by faith one time. Denn der Gerechte lebt aus dem Glauben. Er hat nicht irgendwann aus dem Glauben gelebt. So if you make this your reality, wenn du dies zu deiner Realität machst, that what he paid for, what he did on the cross through Jesus, that is the only reality I will choose to believe. Wofür er bezahlt hat, was er am Kreuz durch Jesus getan hat, das ist die einzige Realität, an die ich mich entschieden habe zu glauben. Now, jetzt, I don't see it. Ich sehe es nicht. Well, he calls you things that are not. Nun, er nennt die Dinge, die nicht da sind. They don't have to be in your world as long as he called them. That's enough. Sie müssen nicht in deiner Welt sein. Solange er sie nennt, reicht das schon. Because he already called them as if they were, because they already are in his world. Denn er hat sie schon genannt, als wären sie da, weil sie in seiner Welt schon existieren. So live in his world and then they will also be in your world. Lebe also in seiner Welt und dann werden sie auch in deiner Welt existieren. Faith will always, always, always see the reality of the things that are not in this world. Der Glaube wird absolut immer die Realität der Dinge sehen, die nicht in dieser Welt sind. Do you know, and the crazy thing is, faith even works in normal everyday life. Das Verrückte daran ist, der Glaube funktioniert sogar im normalen Alltag. I tell you what, I told my PA. Ich habe meiner Assistentin gesagt, you are the one who always causes traffic jams in Sao Paulo. Du bist diejenige, die immer den Verkehrsstau in Sao Paulo verursacht. You know, I had to take my son Clayton to the American Embassy for a visa. Ich musste meinen Sohn Clayton zur amerikanischen Botschaft bringen, um ein Visum zu bekommen. And she said, if you're late, you miss the appointment, you're gonna miss it. He can't go to the wedding of his brother in America. Und sie sagte, wenn du zu spät kommst, verpasst du den Termin. Er kann dann nicht zur Hochzeit seines Bruders in Amerika fliegen. You have to leave at 6:30. Ihr müsst um 6:30 Uhr losfahren. Because the appointment is at 9. Denn der Termin ist um 9 Uhr. I said, no, it doesn't take more than an hour. Ich sagte, nein, das dauert nicht länger als eine Stunde dahin. Ah, there's traffic. Ah, da ist viel Verkehr. Last week I went at 6:30, I barely made it. Ich bin letzte Woche um 6:30 Uhr losgefahren und habe es kaum geschafft. I said, yeah, because you created the traffic by your wrong heart belief. Ich sagte, ja, weil du den Verkehr durch deinen eigenen Herzensglauben verursacht hast. You're believing in traffic, you're speaking traffic, you're having traffic. Du glaubst an den Verkehr, du sprichst von viel Verkehr und du hast den Verkehr. I said to Clayton, Clayton, you can sleep later tomorrow. Ich sagte zu Clayton, Clayton, du kannst morgen länger schlafen. You can sleep, that's okay, we're gonna leave later. Du kannst schlafen, das ist okay, wir fahren später los. She got so upset with me. Sie wurde so wütend auf mich. Because she thought I was an irresponsible father. Weil sie dachte, ich sei ein unverantwortlicher Vater. Do you know, you really create your world by what you believe. Du erschaffst dir wirklich deine Welt durch das, was du glaubst. That's why I've told you, we need to stop teaching Christians how to do it and start teaching Christians how to believe it. Deshalb sagte ich, dass wir aufhören müssen, Christen zu lehren, wie man es macht, und dass wir anfangen müssen, sie zu lehren, wie man es glaubt. I've traveled all, not all over the world, but to a few dozen countries. Ich bin nicht um die ganze Welt gereist, aber in ein paar Dutzend Länder. Actually, I think I've traveled too many. Ich glaube, ich habe eigentlich zu viele bereist. Next year I'm gonna stay home more with Debbie. Nächstes Jahr werde ich mehr mit Debbie zu Hause bleiben. Not many times have I been treated so honoring as here in Prague. Nicht oft bin ich so ehrenvoll behandelt worden wie hier in Prag. And we never seek honor. We don't do that. Debbie and me doesn't do that. Wir suchen nie nach Ehre. Debbie und ich machen das nicht. Roman and Dana have treated us with so much honor. It's very overwhelming for me. Roman und Dana haben uns mit so viel Ehre behandelt, das ist sehr überwältigend für mich. I'm really, really overwhelmed. Ich bin wirklich sehr überwältigt. They've treated us with so much honor and respect and love. Sie brachten uns so viel Ehre, Respekt und Liebe entgegen. Yesterday they took us to an incredible place to have lunch. Gestern haben sie uns zu einem fantastischen Ort zum Mittagessen gebracht. And Debbie wanted to eat a club sandwich. Debbie wollte ein Club Sandwich essen. Which is an American sandwich. Das ist ein amerikanisches Sandwich. But somehow they convinced her to eat a typical Czech meal. Aber irgendwie konnten sie Debbie überzeugen, ein typisches tschechisches Gericht zu essen. And then Daniel made the mistake. Dann machte Daniel den Fehler. He said, look, that girl. Daniel, no, sorry, yeah, Daniel. Yes, Daniel. He said, look, this girl over there at the table, she got the club sandwich. Look how good that looks. Er sagte, schau dir das Mädchen da drüben an. Sie hat dieses Club Sandwich. Schau mal, wie gut das aussieht. And Debbie said, man. Und Debbie sagte, Mann, wish I would have ordered that. Ich wünschte, ich hätte das bestellt. And then Roman said, dann sagte Roman, for a group of people here, you can't get a table. Für mehrere Leute bekommt man hier keinen Tisch. He said, you have to order 2 weeks ahead. Man muss 2 Wochen im Voraus reservieren. I said to Debbie, I'll bring you back here for a club sandwich, the 4 of us. Ich sagte zu Debbie, ich bringe dich für ein Club Sandwich wieder her, uns 4. And Debbie said, but Roman said you can't get a table. Debbie sagte, aber Roman sagt, dass man keinen Tisch bekommt. I said, well, you couldn't because that's what you believe, but I can because I believe I get a table. Ich sagte, du nicht, weil du das glaubst, aber ich, weil ich glaube, dass ich einen Tisch bekomme. Because I believe the spiritual reality is much more real than this reality down here. Denn ich glaube, dass die geistliche Realität viel realer ist als diese Realität hier unten. So I got up and I said to the lady. Also stand ich auf und sagte zu der Dame, I need a table for 4, please, at this day, at this hour. Ich brauche einen Tisch für 4 Personen an diesem Tag um diese Uhrzeit. And I'm not gonna tell you which day and which hour, because then you're gonna go there and you're gonna want a prophecy and want me to pray for you. I want to have a lunch in peace with my wife. Ich sage euch nicht, an welchem Tag und um welche Uhrzeit, denn dann kommt ihr dorthin und wollt eine Weissagung und dass ich für euch bete. Ich möchte in Ruhe mit meiner Frau zu Mittag essen. Don't worry, I will always love people. Macht euch keine Sorgen, ich werde Menschen immer lieben. The moment I told the lady which hour and which time I wanted to, she said, sure, sir, sure, we'll see you then. Sobald ich der Dame gesagt hatte, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit wir einen Tisch haben wollten, sagte sie, sicher, mein Herr, sicher, bis dann. There is an incredible spiritual reality all around you. Um dich herum gibt es eine großartige geistliche Realität. God has already called it as it were, even though it is not yet in your world. Gott hat sie schon herbeigerufen, als sei sie schon da, obwohl sie in deiner Welt noch nicht vorhanden ist. He calls the things that are not in your world as if they were, because in his world they are. Er nennt Dinge, die in deiner Welt nicht existieren, so als ob sie es wären, denn in seiner Welt sind sie vorhanden. There's only one thing left for you to do. Es gibt nur eine Sache, die du tun musst. To believe the right things. Die richtigen Dinge zu glauben. Is it really that hard? Ist das wirklich so schwer? I'm a new creation. Well, I don't see it. Who cares what you see? Ich bin eine neue Schöpfung. Nun, ich sehe es nicht. Wen kümmert es, was du siehst? I have the anointing from the Holy One and I know all things. Well, Reinhard, I don't feel anointed. Well, who cares what you feel? Ich habe die Salbung von dem Heiligen und ich weiß alles. Also, Reinhard, ich fühle mich nicht gesalbt. Wen interessiert, was du fühlst? See, the Bible doesn't say. Die Bibel sagt nicht. All of those who feel anointed have the anointed one of the Holy, have the anointing of the Holy One. Alle, die sich gesalbt fühlen, haben die Salbung des Heiligen. Bible doesn't say that. Das sagt die Bibel nicht. The Bible says we have an anointing from the Holy One, 1 John 2:20. Die Bibel sagt, wir haben die Salbung des Heiligen, 1. Johannes 2:20. So how much of the anointing will you experience? Wie viel von der Salbung wirst du also erleben? Exactly as much as you already believe that you have. Genauso viel, wie du wirklich glaubst, dass du hast. See, most Christians read the Bible like this. Die meisten Christen lesen die Bibel so. Reinhard has the anointing of the Holy One, Reinhard and he knows all things. Reinhard hat die Salbung des Heiligen und er weiß alle Dinge. I need to make sure I get to him. Ich muss unbedingt zu ihm gehen. Because if I get to him and if he lays hands on me, denn wenn ich zu ihm komme und er mir die Hände auflegt, man, I'm gonna get a little bit of that anointing too. Mann, dann bekomme ich auch etwas von dieser Salbung ab. But the Bible doesn't say that. Aber die Bibel sagt das nicht. The Bible says that you, right now, wherever you are, die Bibel sagt, dass du gerade jetzt, egal wo du bist, you already have that anointing from the Holy One. Bereits die Salbung des Heiligen hast. So you're gonna leave this meeting and you're going to make a choice whether you want to or not. Du wirst also dieses Treffen verlassen und eine Entscheidung treffen, ob du das willst oder nicht. You're going to make a choice to believe what God calls a reality or to believe what you see. Du wirst dich entscheiden, ob du glaubst, was Gott als Realität bezeichnet oder ob du glaubst, was du siehst. Every person in this room is going to make the choice, consciously or subconsciously. Jede Person in diesem Raum wird diese Entscheidung bewusst oder unbewusst treffen. Do you know what the scary thing is? Weißt du, was das Beängstigende daran ist? Unless you make consciously that choice, wenn du diese Entscheidung nicht bewusst triffst, to believe the things that he said, whether you see them or not, die Dinge zu glauben, die er gesagt hat, ob du sie siehst oder nicht, you have chosen not to believe them. Hast du dich bereits entschieden, ihnen nicht zu glauben? Unless you consciously make the choice, wenn du nicht bewusst die Entscheidung triffst, to believe that what he calls the reality is the only truth, zu glauben, dass das, was er Realität nennt, die einzige Wahrheit ist, you have made the choice to believe the wrong thing. Hast du dich entschieden, das Falsche zu glauben? So make the right choice today. Triff also die richtige Entscheidung heute. Look at every single situation in your life from the perspective of what Jesus did for you on the cross through his burial, resurrection and ascension. Schau dir jede einzelne Situation in deinem Leben aus der Perspektive dessen an, was Jesus für dich am Kreuz durch sein Begräbnis, durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt getan hat. If Jesus called it, wenn Jesus es genannt hat, that's what you believe. Ist es das, was du glaubst? So you're going to say, if you're smart, wenn du klug bist, wirst du sagen, wow, the life of faith is really fun. Wow, das Leben des Glaubens macht wirklich Spaß. I always get to believe in things I don't see. Ich darf immer an das glauben, was ich nicht sehe. That's exciting. Das ist aufregend. I get to believe things I don't feel. Ich darf glauben, was ich nicht fühle. Wow, that's an exciting new way of life. Wow, das ist eine aufregende neue Art zu leben. I get to believe in things that I have no evidence here in this earth. That's exciting. Ich darf etwas glauben, für das es auf dieser Welt keine Beweise gibt. Das ist aufregend. Finally, I get some adrenaline into my life. Endlich bekomme ich etwas Adrenalin in mein Leben. Man, I spend so much money on getting a little adrenaline. Life of faith is adrenaline, it's for free. Mann, ich kann so viel Geld ausgeben, um ein bisschen Adrenalin zu bekommen. Das Leben im Glauben ist Adrenalin, und zwar umsonst. That's exciting. Das ist aufregend. I'm going to choose that kind of lifestyle. Ich entscheide mich für diese Art von Lebensstil. You said it, you called it. Du hast es gesagt, du hast es genannt. Did it on the cross. Du hast es am Kreuz getan. Nobody sees it. Niemand sieht es. But it's okay. That's what I choose to believe from now on. Aber es ist okay. Das ist es, was ich entschieden habe, ab jetzt zu glauben. And then you act on what you believe. Und dann handelst du nach dem, was du glaubst. And then suddenly you wake up. Dann wachst du plötzlich auf. Oh, Sarah is pregnant. Oh, Sarah ist schwanger. Jeez. Oh. What Abraham tried to make happen in 10 years happened effortlessly very quickly. Was Abraham 10 Jahre lang versuchte geschehen zu lassen, geschah ohne Anstrengung und sehr schnell. Do you know how many people said to me? Wisst ihr, wie viele Leute zu mir sagen? Hard to live this life of faith. Es ist zu schwer, dieses Leben im Glauben zu leben. I look at them and I say, your life has been miserable the last 10 years. Are you telling me that that's not hard? Ich schaue sie an und sage, dein Leben war die letzten 10 Jahre miserabel. Willst du mir sagen, dass das nicht schwer ist? Do you know what's really hard? Weißt du, was wirklich schwer ist? A life of unbelief. Ein Leben im Unglauben. That's hard. Das ist schwer. A life of faith is fun. Ein Leben im Glauben macht Spaß. Because you get to be co-creator with God all the time. Weil du die ganze Zeit mit Gott zusammen schöpferisch tätig bist. Everything that he called, though it's not yet here, he calls it in the spiritual world. Alles, was er genannt hat, auch wenn es noch nicht existiert, er nennt es in der geistlichen Welt. You get to co-create it by bringing it into manifestation in this world. Du darfst es miterschaffen, indem du es in dieser Welt zum Vorschein bringst. God invited you to change the reality you live in today. Gott hat dich eingeladen, die Realität zu verändern, in der du heute lebst. But you have to believe the right way. Aber du musst auf die richtige Weise glauben. You have to look at everything from the reality of the finished work of the cross. Du musst alles von der Realität des vollbrachten Werkes am Kreuz anschauen. What does he see when he looks? Was sieht Gott, wenn er hinschaut? He sees potential. Er sieht Potenzial. He sees victory. Er sieht Sieg. He sees more than a conqueror. Er sieht mehr als einen Überwinder. He sees you perfect in Christ. Er sieht dich vollkommen in Christus. He sees you filled with all wisdom. Er sieht dich mit aller Weisheit erfüllt. He sees you sanctified. Er sieht dich geheiligt. He sees you justified. Er sieht dich gerechtfertigt. He sees you holy. Er sieht dich heilig. He sees you prosperous. Er sieht dich wohlhabend und erfolgreich. He sees you healthy. Er sieht dich gesund. He sees you victorious. Er sieht dich siegreich. That's what he sees when he looks at you. Genau das sieht er, wenn er dich anschaut. That's what he already spoke over you. Das hat er bereits über dich ausgesprochen. He didn't need to see it to call it. He first called it and then you can see it if you believe it. Er brauchte nicht zu sehen, um es zu nennen. Er nannte es zuerst und du kannst es sehen, wenn du es glaubst. And these truths have changed my life. Diese Wahrheit hat mein Leben verändert. There's no way I could do what I do if I wouldn't believe what I've shared with you this afternoon. No way. Ich könnte niemals das tun, was ich mache, wenn ich das nicht glauben würde, was ich heute Nachmittag mit euch geteilt habe. Niemals. No way I could. Niemals könnte ich das. If I wouldn't believe what I believe, I would have closed down Brazilian Kids Care 50 times. Wenn ich nicht glauben würde, was ich glaube, hätte ich Brazilian Kids Care schon 50 Mal geschlossen. For sure. Ganz sicher. I have to believe the right things to experience the right things, and so do you. Ich muss an die richtigen Dinge glauben, um die richtigen Dinge zu erleben. Und du auch.